Jesu Namen nie verklinget, ewiglich bleibt er bestehen. Jesu Name Ruhe bringet, Fried und Freude wunderschön. Allen Menschen gilt sein Segen, allen, die in Sünden Not. Er ruft sie vom bösen Wegen, führt die Seele hin zu Gott. Jesu Name ist mir teuer, heiß ist mir das Herz entbrannt. Dank sei dir, o mein Befreier, denn durch dich ich Rettung fand. Jesu Name soll erstrahlen, weithin über Land und Meer. Trost und Hoffnung gibt er allen, rühmt ihn Gott zu seiner Ehr. Vor dem Namen Jesus spendet alles, was den Herrn betrübt. Sünd und Unrecht überwindet, wer den Namen Jesu liebt. Jesu Name ist mir teuer, heiß ist mir das Herz entbrannt. Dank sei dir, o mein Befreier, denn durch dich ich Rettung fand. Jesu Name leuchtet helle und sein Glanz vergehet nicht. Jesu Name bringt der Seele selbst in tiefster Nacht ein Licht. Mag auch einst die Welt versinken, mag vergehen der Sonnenschein, Jesu Name wird weiter klingen, unvergänglich wird er sein. Jesu Name ist mir teuer, heiß ist mir das Herz entbrannt. Dank sei dir, o mein Befreier, denn durch dich ich Rettung fand.